Kundgabe 1082. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.9.1939. Erhörung des Gebetes. Bedingungen. Wer gläubig meinen Namen ausspricht, dessen Herz will ich bedenken mit meiner Kraft und meiner Liebe in aller Fülle. Sehet, euer Leib ist irdisch. Und alles, was euch umgibt, ist gleichfalls irdisch in seiner Außenhülle. Was ihr aber in euch bergt, ist gleich dem in den Hüllen Verborgenen, das göttlich Wesenhafte. Und dieses fühlt die Zuwendung meiner Kraft und empfindet sie äußerst wohltätig. Und darum sollt ihr immer nur das Geistige in euch bedenken und alles Äußere unbeachtet lassen. Denn ich gab euch die Hülle zum Ausreifen des Geistigen und werde sie nun doch auch zu erhalten wissen. Warum banget ihr da? Wer seiner Seele gedenkt und ihr Heil sich angelegen sein lässt, dessen Leib brauchet wahrlich nicht zu sorgen der Dinge, deren er bedarf. Ich gab euch alles, was ihr sehet in der Schöpfung. Ich gab euch alles zu einem Zweck. So ihr diesen Zweck erfüllet, werdet ihr in Hülle und Fülle haben, wessen ihr für euren Leib bedürfet. Und so ihr banget, rufet mich an und nennt meinen Namen in aller Gläubigkeit, und ihr sollet keine Not haben in irdischen Dingen. Wer mir fest vertraut, der lebet ja schon von meiner Kraft und ist gleichsam auch Herr über weltliche Dinge. Denn in ein gläubig vertrauendes Herz lege ich alle Kraft hinein, um es mir voll und ganz zuzuwenden, um Wohnung nehmen zu können in diesem Herzen. Verstehe das, mein Kind. Alle Menschen auf Erden dürfen nur ihre Bitten aussprechen, und es wird ihnen Erfüllung werden, so sie mich im Herzen anrufen, an mich glauben und mich mit aller Innigkeit lieben. Denn der mich liebt, ordnet mir seinen Willen unter. Der an mich glaubt, zweifelt nicht an meiner Macht und Liebe. Und so er mich anruft, gesteht er seine Schwäche und kommt wie ein ängstliches Kind vertrauensvoll zum Vater. Und dessen Gebet kann ich erhören, harre ich doch des Rufes, der aus dem Tal der Erde zu mir steigt. Wo aber eine dieser Forderungen nicht erfüllt wird, wo die Liebe, der Glaube oder das vertrauende Gebet fehlt, dort muss das Erdenkind noch durch Prüfungen gehen, um den Weg endlich zu mir zu finden. Ihr begehret so oft unnütze Dinge, und so ich euer Gebet darum nicht erhöre, zweifelt ihr und befragt euch nicht um den Grund und wie weit die Schuld auf eurer Seite liegt, dass ihr keine Erhörung findet. Sehet, so meine wahren Kinder mir ihre Anliegen vortragen, stellen sie es mir auch anheim, ihrem Gebet zu entsprechen, denn sie wissen jederzeit, dass ich sie nicht darben lasse, so es nicht nötig ist für ihr Seelenheil. Sie begehren aber auch nichts, als was ihnen das Herz diktiert, und sind also schon sichtlich geleitet von dem Geist, der in ihnen wohnt. Und was ein solches Kind nun erbittet, findet allzeit meine Zustimmung und wird sonach auch erhört werden. Und so es euch nun drängt, etwas zu begehren, was der Erhaltung eures irdischen Leibes dient, so wird der Vater im Himmel euch sicherlich das Erbetene nicht versagen. Denn meine Kinder werden mit aller Liebe und allem Nötigen versorgt werden, so nur der Glaube ihnen befiehlt, meinen Namen anzurufen und sich mir anzuvertrauen. Denn worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben werden. Amen.